Bin mal früh daheim, einer der wenigen Abende. Geh nicht direkt in mein Zimmer rein. Seh meinen Vater auf den Fernseher starren. Seinen starren Blick auf dieser Talkrunde verharren. Wir sehen diese Weisen, die uns Ausländern den Weg weisen. Wie in diesen klugen Kreisen, Binsenweisheiten kreisen. Leise dreht sich mein Vater um, schaut mir in die Augen. Seine Fragen mich stillschweigend aussaugen. Wo sind meine Kollegen, die wissen, wie es wirklich war? Wo sind meine Kollegen, warum sitzen sie nicht da? Um selbst zu erzählen, wie es uns früher erging. Wie damals für uns die neue Zukunft anfing. Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal. Darum setz ich euch mit diesem Lied ein Denkmal. Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal. Zwischen Hochkultur und Problembezirk. Szenensprünge mit dem türkischen Rapper Kutlu Yurtseven. Eine Sendung von Almut Schnering und Sascha Verlon. Und so ist es auch, dass ich zum Beispiel als Musiker in einem Radiointerview sitze und die Moderatorin zu mir sagt, Sie können doch gut Deutsch. Und ich so, ja, danke, Sie auch. Im Schauspiel Köln wird Die Lücke aufgeführt. Ein Theaterstück von Nuran Çalış über die Kolbstraße und den Nagelbombenanschlag aus dem Jahr 2004. Kutlu Yurtseven steht als Schauspieler auf der Bühne. Und da liegt das Problem. Und wie kann ich denn nicht wütend sein? Ich gehe mit 16 zum Ordnungsamt. Der Tag, an dem ich meinen eigenen Pass bekomme, weil ich jetzt dahin den Pass von meinen Eltern bin. Der Tag meiner Unabhängigkeit. Und ich gehe rein und der Herr verlagt raus, die so dick ist. Und ich zu ihm, das ist nicht mein Akte. Er so, das ist dein Akte. Ich so, nein, das ist nicht mein Akte. Er so, du musst dich nicht schämen für das, was du getan hast. Hättest du es mal besser nicht getan. Und ich so, hören Sie mal zu, der heißt mit Nachnamen Kutlu, ich mit Vornamen, mein Nachname heißt Yurtseven. Dann geht er zurück, holt meine Akte raus und da sind nur zwei Wörter drin. Und ich so zu ihm, ist schon blöd, wenn sich Vorurteile nicht bestätigen. Vom Theater geht es durch den Hinterausgang raus, direkt ins Auto und weiter nach Siegen zum Festival gegen Rechts. Das ist der beste Hip-Hop-Album, die es gab. Mr. L aus Frankfurt. Ich schweife und schlender vorbei an Häuserblöcken, die raus sind. Schwelge in vergangenen Zeiten und werd getragen vom frischen Wind. Erlebt es reflektiert auf die Straße wie bei Lichtbrechung. Und nur weiß ich, dass diese wahr sind. Und was ich sehe, das sind Erinnerungen. Die CD Lebenswerk des Frankfurter Rappers Mr. L erschien 2004 bei Aldente Records, der Plattenfirma von Kutlu Yurtseven und seiner Hip-Hop-Band Microphone Mafia. Seh kleine Kinder vor Freude schreien, erkenne Parallelen zu Bildern von früher aus unseren Zeiten, von den Kindern des Blocks und denen, die einst zusammen waren, von denen heute nichts mehr geblieben ist als diese Memoiren. Und hier gibt es auch eine Geschichte. Da, wir fahren jetzt gleich an einem Haus vorbei. Da saß früher immer ein Mann und eine Frau am Fenster, so ältere. Und ich bin als Kind immer hier lang und habe angefangen, als ich in der Grundschule angefangen habe, also in der zweiten Klasse, die immer gegrüßt. Das ist das Haus hier, dieses Grüne. Ich habe die immer gegrüßt. Aber ich kannte nie den Namen von denen, nie. Dann ist die Frau verstorben, dann war der Mann alleine. Und dann haben wir uns vor 5 Jahren beim Aldi hier in... auf jeden Fall hat er mich gesehen und meinte, Junge, dich hatte ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Dann hat er mich umarmt und ich dachte, was soll eine Begrüßung? Wir haben nichts miteinander geredet, nur begrüßt. Was so eine Begrüßung in Menschen alles ausmachen kann. Auf dem Festival in Siegen veranstaltet die DGB-Jugend einen Aktionstag gegen Rechts mit Vorträgen und Workshops. Kurz nach 23 Uhr steht Kutlu Yurtseven mit seinem Bandkollegen Signore Rossi als Microphone Mafia auf der Bühne. Vielen, vielen Dank. Wir wollen keinen Dank. Man soll uns respektieren. Wir brauchen keine Leitkultur, die uns angeblich kultiviert. Wir wollen keinen Dank. Wir wollen Respekt, verdammt nochmal. Setz dich euch mit diesem Lied. Dankeschön. Ich fahre auch nach den Konzerten, auch wenn wir in Hamburg sind oder Berlin, versuche ich immer nachts zurückzukommen, dass ich um 3 Uhr noch ins Bett und wenn die Kinder aufstehen, mich dann sehen und wir dann zusammen spielen. Macht mich kaputt manchmal, so rein körperlich. aber sie sollen nicht drunter leiden. Ein paar Tage zuvor war Kutlu Yurtsevan an der Marienschule in Opladen eingeladen. Das staatlich anerkannte Gymnasium des Erzbistums Köln veranstaltete einen Tag für den Frieden. Kutlu Yurtsevan hielt einen Vortrag. Als die Türken nach Deutschland gekommen sind, und wir haben zwei große Festlichkeiten, das ist das Ramadanfest zum Ende der Fastenzeit und das Opferfest. Und bei dem Ramadanfest nach der Fastenzeit sind die Muslime in Köln zum Dompropst gegangen und haben gesagt, hör mal, wir haben hier keine Moschee und es ist Ramadanfest, können wir im Kölner Dom unser Ramadan-Gebet durchführen. Und der Propst meinte, nach Absprache dann mit dem Kardinal, klar, und die haben extra den Ostflügel, der gegen Mekka zeigt, leergeräumt und die haben im Kölner Dom, da gibt es auch Bilder, dieses Ramadan-Gebet abgehalten. Und ich denke mir, was ist passiert, dass wir so zurückgegangen sind. Den Vormittag hatte Kutlu Yurtsevan noch an der städtischen Sekundarschule in Hilden verbracht, wo er als Koordinator für die Ganztagsbetreuung der Schülerinnen und Schüler zuständig ist. Hallo, Herr Yurtsevan. Hallo. Hallo. Hallo, ey. Ist hier ein Jugendzentrum oder was? Kommt hier rein und wirf euch einfach hin. Ja, mal. Entschuldigung. Wir dürfen wieder drin sein. Ja. Hallo. Aber danach im Schulfrei. An seiner Schule in Hilden gibt es nur Haupt- und Realschüler. Und Kutlu Yurtsevan kümmert sich hier vor allem um die alltäglichen Probleme, vermittelt bei Konflikten, auch mit den Eltern oder Lehrern. In der Marienschule in Opladen hingegen ist er mehr als politischer Aktivist gefragt. Ich finde es nur gerade interessant, obwohl ich gar nichts dazu gesagt habe, dass die Diskussion sofort erstmal aufs Kopftuch geht und dann zwei Lager gemacht werden, unterdrückt oder nicht unterdrückt. Würdet ihr darüber diskutieren, ob Nonnen unterdrückt sind? Nein, wahrscheinlich nicht. Weil, also, ich persönlich finde, an unserer Schule, da laufen ja ganz viele Ordensschwestern rum. Und da ist das sozusagen normal. Also, es ist halt, dass man jeden Tag immer Ordensschwestern sieht. Okay. Also, ich denke jetzt nicht so, dass die unterdrückt sind, weil meldet man sich nicht freiwillig dazu, eine Ordensschwester zu sein. Mhm. Außerdem hat man doch auch noch dieses Probejahr, glaube ich, wo man sich sogar selbst entscheiden darf, ob man das jetzt auch wirklich machen will. Auf den Konzertbühnen steht Kutlu Yurtsevan gemeinsam mit seiner Band Microphone Mafia und mit Esther Bejarano. Esther Bejarano ist eine der letzten Überlebenden des Mädchenorchesters Auschwitz. 2009 hat sie mit ihren beiden Kindern Edna und Joram und der Microphone Mafia eine CD produziert mit antifaschistischen Liedern. Seitdem sind sie gemeinsam auf Tour. Es war auch ein Wunsch von Esther, es war unser Wunsch. Und egal, wie viele Generationen zwischen uns liegen oder sein sollten, wir lieben dieses Lied. Und deswegen, die, die mitsingen können, können mitsingen. Die nicht singen können, egal Leute, schreit einfach mit. Kommt, egal, lasst euch gehen. Was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass ich unbedingt wollte, dass wir eine CD machen, damit wir etwas entgegenzusetzen haben gegen diese schrecklichen Nazi-CDs, die in den Schulen verbreitet werden. Ja? Und darum haben wir gesagt, wir müssen unbedingt antifaschistische Lieder oder irgendetwas haben, damit wir gegen die sprechen können, ja. Und das kann man mit den CDs sehr gut, ja. Schaut in unsere Augen und seht die Entschlossenheit. Hört unseren Protest, unsere Gesänge, die Sehnsucht nach Menschlichkeit. Das wichtigste Kapital der Erde, die Menschheit. Es beginnt mit einem leisen Flüstern und endet in einem großen Aufschrei. Wir entlarven falsche Masken, die hinter dunklen Lügen die Zukunft belasten. Bei eurem Maskenball geben wir jetzt den Takt an. Il popolo triumferà, mit Hand, Herz und Verstand. Hö, Hör dir die Menschen flüstern, wie sie ihre Fäuste ballen, weil sie aus ihrer Lethargie langsam rausfallen. Ihnen Missstände auffallen, eure Lügen nachhallen. Es ist so gut wie sicher, keiner wird gewinnen, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit immer mehr verschwinden. Gewinne einkassiert, Schulden sozialisiert, Banken subventioniert, Bildung dahin vegetiert. Die Zukunft verliert, sie steht auf Gläsern und Füßen. Euer Casino-Kapitalismus lässt unsere Kinder büßen. Sehe keine Demut, keine Reue, seh euch weiter lügen. Werden weniger reden und dann endlich machen. Avanti Popolo, der schlafende Riese wird erwachen. Avanti Popolo, alla riscossa, c'è va die Antwort, è la risposta. Avanti Popolo, alla riscossa, perché il popolo trionferà. So sind eigentlich diese beiden Jungs mir ans Herz gewachsen, ja, weil es einfach auch eine sehr gute Arbeit mit denen ist. Das ist etwas, was mich sehr freut, ja. Und dass wir eben diese eigentlich etwas Besonderes sind, weil es so eine Gruppe wie wir, das gibt es nicht nochmal. Kollege! Hallo! Dich habe ich ja schon gesehen. Hi. Hast du immer ein Mikro dabei, ne? Ja, immer. Richtig, gut. Wann sehen wir uns heute? Ich bin die ganze Zeit hier. Um 5 Uhr habe ich einen Dreh mit Adrian. Dann danach. Okay. Ja, halb 6? Ich bin die ganze Zeit hier. Ja. Okay. Dings? Ja. Werkstatt. Auf der Kolbstraße in Köln-Mülheim hat Kutlu Yurtseven Thomas Laue kennengelernt. Den Dramaturgen vom Schauspiel Köln, der ihn später ans Theater holt. Wenn man hier in Mülheim unterwegs ist, dann stößt man irgendwann einfach auf den Kutlu. Das war in einem Zusammenhang, wo ich ihn kennengelernt habe, mit der Initiative Kolbstraße ist überall. Auf die bin ich wiederum über meine Recherchen, was den Nagelbombenanschlag betrifft, gestoßen. Und da ist er mir relativ schnell aufgefallen. Und ich habe aber erstmal gar nicht darüber nachgedacht, dass er mitspielt, sondern es war für mich eigentlich jemand, der mir viel erzählen kann, weil er so ein unglaubliches Wissen über diese Vorgänge hat und sich sehr damit beschäftigt hat. Und je länger wir da so geredet haben, desto sicherer war ich mir, dass er eigentlich in dieses Projekt nicht als Informationsquelle gehört, sondern als Spieler. Und ich so sehe, ist schon blöd, wenn sich Vorurteile nicht bestätigen. Und der Typ hat nichts Besseres zu tun, als mit meinem Pass über zu schieben und zu sagen, wenn du hier einmal Scheiße brauchst, bist du früher in deiner Heimat, als du es vorstellen kannst. Und ich so, Alter, was für eine Heimat? Ich bin hier geboren. Köln ist meine Heimat. Mein erstes Erlebnis war im Theater, im Schauspiel. Ich komme in den Saal rein und da sieht mich eine Frau und hält so die Tasche fest. Ich habe da nichts gesagt und wurde danach auf die Bühne gerufen als musikalischer Leiter. Und sie hat mich gesehen und wurde knallrot. Und so. Jetzt wissen sie, dass sie keine Angst haben müssen um ihre Tasche. Wo wart ihr letzte Woche? Hey, da wussten wir das nicht. Ja, war man dann so, ne? Kutlu Yurtsevens Karriere als Lehrer begann mit einem Rap-Workshop an einer Hauptschule in Gelsenkirchen. Also ich habe ja in der Schule angefangen, wo der Schulleiter meinte, du ähnelst unseren Kids. Und die bauen das Vertrauen auf zu dir. Würdest du nicht hierbleiben? Nun gibt es zwei Sichtarten. Bist du jetzt sauer, weil er dich in einen Topf wirft? Oder nimmst du das Bessere davon und sagst, klar? Die Kids sehen sich als Migranten und denken, da ist jemand, der ist auf der anderen Seite. Der hat es irgendwie doch gepackt. Man muss ja immer das Gute sehen. Dann passt es wieder. Natürlich stört es manchmal ein, wenn man dann hört, ja, hier gibt es irgendwo Köln-Korweiler einen Rap-Workshop. Magst nicht dahin. Im Hinterkopf weißt du, warum du dahin gerufen wirst. Kutlu Yurtseven hat zwar studiert, Anglistik und Geschichte, aber kein Staatsexamen und kein Studium in Sozialpädagogik, was man eigentlich bräuchte, um unterrichten zu dürfen. Er hat auch keine Schauspielausbildung und steht dennoch in Köln auf der Theaterbühne. Und zum Musiker ist er einfach so geworden, ganz ohne Musikschule und Unterricht. Erstmal haben wir die deutsche Ausbildung, aber was wir wirklich haben, und das hat nichts mit Migrant zu tun, das hat schon was als Migrant zu tun, das kann aber der Deutsche dann genauso auch in anderen Ländern machen. Du fängst an zu muggeln, du findest dir Wege. Ja, wenn du den geraden Weg nicht nehmen kannst, suchst du dir zwei Linksabkürzungen oder machst einen kleinen längeren Weg, um doch an das Ziel zu kommen. Und der Kutlu vereint so, gerade durch die Art, wie er so als Quergänger in verschiedenen Bereichen unterwegs ist, natürlich ganz viele verschiedene Perspektiven. Und dass er das schafft, die so zu vereinen und dabei immer so in seiner Meinung und in dem, was er sagt, scharf zu bleiben, das zeichnet ihn aus. Es gibt ja im Moment so eine Flucht, so eine Wissensbildungsflucht aus Deutschland in die Türkei. Also Leute, die hier studiert haben, richtig gute Abschlüsse haben, gehen in die Türkei und suchen sich da Jobs, weil die hier zum Teil die Schnauze voll haben, noch als der Migrant angesehen zu werden. Jetzt ist er unter die Schauspieler gegangen. Ja? Also er ist Schauspieler, er ist Lehrer, er macht mit uns diese Musik und er ist ein kluger Kopf. Ja? Also solche Leute brauchen wir. Ne? Er macht zu viel. Ja? Und ich sage ihm immer, pass auf, ja? Es muss auch mal Grenzen haben. Weil er natürlich immer auf eine extrem gute Art und Weise A, authentisch und B, transparent ist und natürlich so eine Glaubwürdigkeit hat. Also er ist kein Falsch. Das ist der einzige Laden, der alleine ist. Das ist der CD-Verkäufer und Musik und Filmverkäufer. Der einzige, der das macht. Sonst gibt es keinen. Von jedem. Die Kolbstraße ist bekannt für ihr reiches türkisches Geschäftsleben. Es gibt zahllose türkische Supermärkte, Reisebüros, Friseursalons, Restaurants, Einzelhändler und Kulturvereine. Bei der Detonation einer Nagelbombe im Jahr 2004 auf der Kolbstraße wurden 22 Menschen verletzt, 4 davon schwer. Die ermittelnden Behörden und die meisten Medien taten den Anschlag als einen Bandenkrieg aus dem Drogen- oder Rotlichtmilieu ab. Der Verdacht der Anwohner, er könnte fremdenfeindliche Hintergründe haben, wurde nicht weiter verfolgt. Im Nachhinein stellte sich dann heraus, dass tatsächlich der rechtsextreme NSU für den Anschlag verantwortlich war. Auf der Kolbstraße sagt man ja auch, es gab 2 Anschläge. Einmal von den Nazis, aber da kennen wir unsere Feinde. Und einmal vom Staat und von den Behörden nachher. Und das war das viel Schlimmere und das Traumatischere. Das war ja das Werk der Nazis, den Migranten klarzumachen, ihr gehört hier nicht hin, ihr seid ein Fremdkörper und wir können mit euch machen, was wir wollten, am besten ihr haut ab. Das Werk hat der Staat fortgesetzt. Die Presse hat es in gewisser Weise einhellig unterstützt. Gut, und jetzt sind wir dabei, das wieder aufzuholen. Das in irgendeiner Weise wieder richtig zu stellen. Oder sagen wir so, das in ein Positives zu wenden. Nämlich in eine gemeinsame Aktion. In der Initiative Kolbstraße ist überall hat Kutlu Yurtseven Peter Bach kennengelernt. Der 67-Jährige gehört zu den wenigen Deutschen, die sich 1973 an den wilden Streiks in den Kölner Fortwerken beteiligt hatten. Inzwischen sind Peter Bach und Kutlu Yurtseven gemeinsam unterwegs. Sie halten Vorträge und tragen den Protest und die Anliegen der Kolbstraße bis nach München, an den Schauplatz des NSU-Prozesses. Auch in Mölln war es so, dass der Vater von Ibrahim Aslan als Zuhälter und Drogendealer durchs Dorf gejagt wurde, bildlich gesagt. Und es hat sich in der Hinsicht nachher überhaupt nicht viel geändert. Und das ist dann unser Vorwurf, also Vorwurf an uns, dass wir schon sehr früh merken müssen, wenn Medien, staatliche Einrichtungen ganz klar in eine Richtung gehen, dass wir eigentlich schon aufschreien hätten müssen, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber das ist weder von den Migranten passiert, noch von der Linken, von gar keinem was passiert. Das ist auch ein Teil Sinn dieser Kampagne. Ne? Wie kam es denn dazu, ne, dass wirklich einhellig diese Stadtgesellschaft neutralisiert war und diese Märchen von dieser selbstgezündeten Nagelbombe geglaubt hat? Wir haben dann näher gekommen als wie früher, dass wir gedacht haben, wir sind doch allein, wir müssen zusammen sein. Und anschließend auch für die Leute, die in Deutschland leben, ne, vielleicht ein Wachung gegeben. Also auf einmal waren die vom Schlafen wach durch diesen Anschlag. Und auf einmal hat man gesehen, die Radikale nicht nur bei uns sind. Es gibt auch Radikalen, als Nationalradikalen oder religiöse Radikalen, dass es auch in deutschen Gruppen gibt. Kutlu Yurtseven und sein Freund İsmet Büyük treffen sich zum Essen im Kilim, einem Restaurant auf der Kolbstraße. Sie kennen sich von der gemeinsamen Arbeit in der Interessengemeinschaft Kolbstraße und der Organisation von B Birlikte, zusammenstehen, dem großen Gedenkfest zum 10. Jahrestag des Nagelbombenanschlags durch den NSU. Und dann hat man gesehen, so ein Anschlag, dass man nicht so einfach ausüben könnte, dahinter noch mehrere Leute geben könnte. Und das ist auch nicht für uns wichtig, sondern auch für Deutschland wichtig. Und das muss man, dafür muss man zusammenarbeiten, zusammenhalten, zusammen sein. Ich singe extra ein Lied für İsmet Büyük, für İsmet Abi. Yine bir akşamüstü meyhanede masada 70'lik rakısı ile dertlerim çok büyük anlamaz kimse Beşiktaş sevgisi böyledir işte yıllara meydan okurken aniden günlere mi esir düştük sahiden gözümden Ich wollte singen, aber ich bin gerade tot. Man ist mit der Abi Büyüksün. Gerçekten, Büyük heißt groß. Der ist so groß wie sein Name. Der hat mir gerade ein Logo von Beşiktaş, von dem Fanclub, geschenkt. Da hörst du auch direkt auf zu singen. Dankeschön, Abi. İsmet Büyük ist eigentlich Betriebswirtschaftslehrer mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium in der Türkei. Und da ihm das 1991 in Deutschland nicht anerkannt wurde, wie übrigens sein Führerschein auch nicht, hat er zunächst einige Jahre auf dem Bau gearbeitet und sich parallel dazu um eine Umschulung gekümmert, Prüfungen absolviert und Bewerbungsgespräche geführt. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler wollte nicht sein Leben lang auf einer Baustelle arbeiten. Als ich meine Umschulung machen möchte, habe ich 5 Aufnahmeprüfungen gemacht. Und einige waren ganz hochqualifizierte Plätze. Einer war bei Rode und Schwarz. Dass die Arbeiten für deutsche Armee. Ich habe die Aufnahmeprüfungen gemacht und bestanden. Ich komme mit der Beurteilung, dass ich bestanden habe, zum Arbeitsamt und sage, hier, ich will umschulen, die Prüfung habe ich bestanden. Nein, die Regierung hat kein Geld und wir können das nicht bezahlen. Ich war ein sehr guter Schüler in der Grundschule erstmal. Bin auch sehr gern zur Schule gegangen. Wie man auch hört, hatte ich überhaupt keine Probleme mit der deutschen Sprache. Und mein Zeugnis bestand nur aus 2 fast und eine 4. Und die hatte ich in Schönschreiben. 1, 2, 4, 5 habe ich bestanden. Die haben mich IQ-Test geschickt, ob ich klug bin oder nicht. Hör mal, ich habe 5 Tests bestanden. Worauf wartet ihr noch? Nein, du musst zum IQ-Test. Komme ich mit 130 Punkte raus, trotzdem hilft das nicht. Herr IQ-Test, 130 Punkte, trotzdem geht nicht. Und die Sache war dann die, dass mein Vater, Zeugnis in der Hand, mit stolzer Brust eben zum Elternsprechtag geht und sich 100% sicher ist, dass der Sohnemann aufs Gymnasium geht, weil er denn so gute Noten hat. Wir sitzen dann da, wir unterhalten uns, sie sagt, ja, der Kutlo ist ein sehr schöner Schüler und sehr nett und so weiter und so fort und meint dann, er sollte aber erstmal auf die Hauptschule gehen. Am Ende habe ich diese Industriekaufmann-Aufnahmeprüfung gemacht. Habe ich bestanden, habe ich dann mündlich eingeladen worden. Der Direktor von der Schule hat gesagt, ich will mit Ihnen also sein. Also Sie haben die Prüfung bestanden und nochmal mit mündlichen Prüfung hat er gemacht. Okay, aber ich habe gesagt, sehr gut, aber geht nicht. Wieso? Ich habe gesagt, bis ich hier hinkam, habe ich 5 andere Prüfungen bestanden, aber Staat bezahlt nicht. Was? Sie laufen hinterher und suchen Stellen und machen Prüfungen und sie bestehen und sie kriegen das nicht erlaubt. Ja. Und woher kommen Sie? Ich habe gesagt, aus Kalk oder aus Fix. Und wo ist Ihre Vertreter? Dann habe ich gesagt, in Mülheim. Wie heißt sie? Flittert ist ja ein Dorf. Und meine Lehrerin habe ich ja immer wieder gesehen. Und sie hat dann immer gesagt, und ist schwer, ne? Also das war immer das Erste. Was machst du jetzt? Ich bin in der 8. Klasse. Ist schwer, ne, Kutlu? Du hättest besser auf mich hören sollen. Und dann habe ich Abi gemacht. Das hat sie auch nicht geglaubt, dass ich Abitur mache. Und als ich so angefangen habe zu studieren, meinte sie, oh, das hätte ich aber nicht gedacht, dass du das schaffst. Und dann meinte sie, und das Studium, meinst du, du packst das? Der hat mir eine Visitenkarte geschrieben und dort angerufen erstmal. Der Herr Büyük ist bei mir. Der hat bei uns die Text bestanden und der hat jetzt die mündliche Seite auch bestanden. Ich schicke ihn zu Ihnen. Der hat nur 40 Minuten. Und Sie geben das frei. Durch diese Direktor habe ich diese Umschulung frei bekommen. Sehen Sie, so läuft das. Und deswegen ist das zu schade. Ich weiß, wir haben auch schlechte Leute. Aber können Sie doch nicht alle Leute zusammenmischen. Und deswegen sage ich, ich habe eine Mission, wo ich immer schreien werde, es gibt viele gute Leute als schlechte. Und deswegen, diese guten Leute müssen zusammenstehen. Egal, woher sie kommen. Ayfer Şentürk Demir setzt sich mit an den Tisch. Sie hat ihre beiden Töchter und eine Nichte dabei. Ayfer, Yemek yemiyor musunuz siz? Ich bin heute auf Zucker. Okay. Çocuklar? Nein, die haben wir. Ayfer Şentürk bin ich geboren. Und 2006 habe ich geheiratet und seitdem heiße ich Ayfer Şentürk Demir. Ich habe drauf bestanden. Was mein Mann nicht so toll fand am Anfang, aber inzwischen hat er sich damit angefreundet. Und dann bin ich ins Geschäftsleben gekommen, weil ich keinen Arbeitsplatz hatte und so, die Möglichkeit hatte und so. Und weil unsere Eltern damals schon gedacht haben, irgendwann werden die zurückkehren. Und da haben die richtig gespart. Dann haben die uns geholfen, ein Geschäft zu eröffnen und dann ist das Leben so weitergekommen als Geschäftsmann. Ich bin eigentlich auch überall reingesprungen, was ich überhaupt gar nicht gelernt habe. Erst fing das mit dem Reisebüro an, dann Einzelhandel, dann bei der Post und dann bei der Assistenzarbeit für eine Referendarin, für eine blinde Referendarin und währenddessen ins Theater. Ich habe eigentlich auch immer alles gemacht, was ich überhaupt nicht gelernt habe. Ayfer Şentürk Demir und Kutlu Yurtseven haben sich bei der gemeinsamen Theaterarbeit kennengelernt. Wie auf der Bühne trägt Ayfer auch im echten Leben ein Kopftuch. Damals, als meine Eltern hierher kamen, haben sie sich entschieden, okay, unsere Töchter, die gehen in die Schule, die machen alles. Umgekehrt. Unsere Jungs, die Söhne machen alles, die Töchter, Grundschule. Und danach schicken wir die wieder zurück in die Heimat und wenn sie wollen, können sie da zur Schule gehen, was aber gar nicht der Fall war. Mein Vater hat sich entschieden, mich dort in ein Internat zu stecken, was ich überhaupt gar nicht wollte. Naja, und dann war ich 2 Jahre erstmal in einem Internat, wo ich das Koranlesen gelernt habe, unsere ganzen religiösen Dinge, die wir eigentlich machen müssen, was ich halbwegs mache, muss ich auch ehrlich zugeben. Und dann als ich 16 wurde, hat sich mein Vater wieder entschieden, okay, du kommst jetzt hier rüber und besuchst einen Deutschkurs. Du hast ja die Schule nicht gemacht, ich habe dich ja nicht geschickt, aber das hat er nie zugegeben, bis vor kurzem. Und dann bin ich in einen Deutschkurs gegangen, habe mein Deutsch-Diplom geholt und dann mit 18 habe ich dann bei meinem Vater im Reisebüro angefangen zu arbeiten. Ayfer Şentürk Demir arbeitete im Reisebüro ihres Vaters, als schräg gegenüber die Nagelbombe des NSU explodierte. Diese Geschichte wird auch im Theaterstück Die Lücke erzählt. So, Moment, nee, Moment, du bleibst von mir. So, das ist die Ayfer. Ne? Mhm. So. Die Ayfer, die war zur Zeit des Bombenanschlags im Reisebüro. Im Reisebüro, genau. Also, du hast den Bombenanschlag direkt mitbekommen, weil du von dem Druck der Bombe so an die Wand gedrückt worden bist, ne? Sodass der... Meine erste Sorge war, dass ich über meine Mutter rede und über meinen Vater und über meinen Bruder und auch über meine Schwägerin. Und ich habe immer gedacht, okay, das ist die Wahrheit, aber ich weiß jetzt, ich habe denen nichts davon gesagt. Die waren alle überrascht. Und da hatte ich ein bisschen Bammel. Und als ich gesehen habe bei der Generalprobe, wie mein Bruder anfing zu schluchzen, zu heulen, habe ich gesagt, okay, war ich so schlimm? Mein Gott, Ayfer. Nee, komm, lass es sein. Und dann haben wir, hast du toll gemacht. Das war toll. Ja, so, da könnte natürlich die Geschichte jetzt schon vorbei sein. Aber jetzt kommt ja noch was hinzu. Also, du bist ja viel komplexer. Du hast zum Beispiel ein Kopftuch an. Genau. Wenn ich jetzt zurückdenke und mir das so alles angucke, ich durfte niemals zu einer deutschen Freundin nach Hause. Und keiner von denen durfte zu mir nach Hause. Und wenn jetzt meine Tochter kommt und sagt, Mama, ich will hier heute Abend bei meiner Freundin Anastasia schlafen, dann denke ich erstmal, okay. Aber wir müssen erstmal die Mama kennenlernen und den Papa. Oft ist das ja auch so eine self-fulfilling prophecy, dass man sagt, Parallelgesellschaft, da wollen wir lieber nichts zu tun haben. Und dann stellt die sogenannte Parallelgesellschaft fest, dass niemand was mit ihr zu tun haben will. Also besinnt man sich auf das, was man kennt und wo man Zugang hat. Und das ist dann plötzlich nur noch die eigene Community und dann und so weiter. Ja. Und darüber erzählt dieses Stück ja auch, über Ängste, über Fragen, die man sich nicht zu stellen traut, die aber worauf die Antworten aber manchmal gar nicht so kompliziert sind, wie die Frage suggeriert und so weiter und so weiter. Man muss das ja auch so sehen. Wir erzählen das zwar, klar, die kamen nach Deutschland und haben gearbeitet, aber das waren ja Kinder. Der eine war 19, der eine war 20, die eine war 21. Und sie sind in ein Land gekommen, wo sie die Sprache nicht sprachen und wo sie gar nichts wussten. Und wo ihre, du weißt das besser als ich, Peter, wo ihre Wohnheime zu Beginn die ehemaligen Arbeiterlager waren. Die haben nur die Schilder vorne weggezogen und haben aus dem Arbeiterlager ein Gastarbeiterlager gemacht. Genau, zum Teil, also die Zwangsarbeiterlager. Genau, aus dem Zwangsarbeiterlager, genau. Und das haben wir als Kinder viel zu wenig gewürdigt. Und dann mit 18, als ich mein Abitur gemacht habe, bei Kanakatak dann mit 20 war, dann fing ich erst an, mit meinen Eltern darüber zu reden. Kanak Attack ist ein Netzwerk, das 1998 gegründet wurde, um, wie es in ihrem Manifest heißt, einer breiteren Öffentlichkeit ohne Anbiederung und Konformismus eine neue Haltung von Kanaken, also Menschen, aller Generationen zu vermitteln. Neben dem Autor Feridun Saimoğlu, dem Kulturwissenschaftler Mark Tekesidis und dem Autor und Inhaber einer Agentur für Kampagnen Imran Ayata schlossen sich auch viele Hip-Hop-Gruppen aus Deutschland dem Netzwerk an. Und dann habe ich auch die Geschichte meiner Mutter erfahren, dass sie zum Beispiel, sie der Grund ist, warum ich dort aufgewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin. Nämlich, nachdem eben die Familienzusammenführungen erlaubt wurden, hieß es, gehen Sie doch nach Chorweiler. Dort sind die ganzen türkischen Familien, da sprechen sie ihre eigene Sprache, da haben sie keine Andockungsprobleme. Und meine Mutter hat ein Jahr lang fast gekämpft, damit wir eben nicht nach Chorweiler kommen, weil sie nicht wollte, dass sie in ein Viertel kommt, wo nur türkische Familien oder migrantische Familien leben, weil sie gesagt hat, da werden wir irgendwann in einer Insel leben, wo wir nichts mitbekommen. Und es war dann so, dass einer vom Wohnungsamt so nett war und hat gesagt, dann gehen Sie nach Köln-Flittert. Und da waren wir auf einer Straße von 4 Kilometern die einzige türkische Familie. Wir haben uns ganz, ganz herzlich begrüßt. Aber werde ich jetzt meiner Tochter erlauben, bei ihr zu schlafen? Das weiß ich noch nicht. Nicht, weil ich jetzt die Familie nicht nett finde. Ich finde die nett. Die sind ganz, ganz nett. Aber ich weiß nicht. Das sind Mutterinstinkte, glaube ich. Die sind mit Kutlo. Ich weiß nicht, die waren gerade da. Oder Sorgen. Bekir Şentürk ist Ayfer's jüngerer Bruder. Ich weiß gar nicht. Also es ist für mich manchmal ein bisschen schwierig, mich einzuordnen. Bin ich jetzt mehr Türke oder bin ich doch mehr Deutsch? So von meinem Charakter, von meiner Denkweise, meine Einstellung und so in vieler Hinsicht ist schon ziemlich unterschiedlich, ziemlich anders als der Normalo, als Sie zum Beispiel in vieler Hinsicht, als alle anderen. Also das haben mir schon früher meine Freunde immer vorgeworfen. Sie wird drauf bestehen, ich will aber, ich darf das, du darfst nicht über mein Leben entscheiden, das sagt sie jetzt schon. Und dann werde ich irgendwann klein beigeben und sagen, okay, geh. Der Papa, der ist ein typisch türkischer Mann. Der Papa würde das nicht erlauben. Aber da gehe ich dazwischen und sage, komm, wenn sie will, dann will sie. Nee. Weil er ist später nach Deutschland gekommen und der ist ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz woanders aufgewachsen wie ich jetzt hier. Ich bin freier aufgewachsen, wie, auch wenn ich ein Kopftuch trage. Zu meinen Verhältnissen bin ich sehr, sehr frei erzogen worden. Er ist strenger aufgezogen worden als wie ich. Deswegen, da gehe ich immer dazwischen und sage, nee, lass ihn mal. Ich bin echt ein bisschen anders gestrickt, was das betrifft. Ne? Ich habe da kein Problem, die Bude sauber zu halten, zu kochen, mich um meine Tochter zu kümmern. Notfalls halt wie heute. Zu baden. Um meine Tochter und die Kinder meiner Schwester. Das schaffe ich. Also ich bin da völlig. Ich bin stolz auf dich. Mein Mann hätte das nicht geschafft. Ich habe überhaupt keine Probleme damit. Also ich bin selbst noch Kind. Manchmal. Manchmal gerne. Sind wir doch alle. Da suhle ich mich mit denen im Rasen und im Sand und keine Ahnung. Ne? Viele haben da ja Hemmungen. Erwachsene. Mhm. Ah, Vorsicht, immer so, ne, so hier Haltung bewahren und so. Ich habe da gar kein Problem mit. Wenn ich Bock habe, laufe ich mit denen da in den Sandkasten, schmeiß mich da rein und spiele mit denen. Mein Vater hat mich immer den Rebell genannt. Dabei war er selber ein Rebell, weil er mit meiner Mutter durchgebrannt ist und das der Grund war, warum sie nach Deutschland gekommen sind. Vor einem Jahr hatte ich 5 Mädels. Und da haben die gesagt, hier, die alle, nee, geh mit denen bloß nicht raus. Schaffst du nicht. Und dann habe ich mich mit denen in Köln-Niel in die Bahn gesetzt und bin quer durch die Stadt bis nach Lindenthal gefahren, in Streichelzoo, bin mit denen mitten in die Stadt gefahren, war chinesisch essen mit denen. Den ganzen Tag waren die unterwegs. Alle Leute haben mich angestarrt und gesagt, viele, also mich haben unterwegs bestimmt 4, 5 Leute gefragt, sind das alles ihre Kinder? Und das war ein wunderschöner Tag. Das war so relaxed und so entspannt mit 5 Weibern. Die jüngste war damals meine, die war 4 und die älteste war Nisa, die war 11. Genau. Ja. Für mich war mein Vater bis zu meinem 18. Lebensjahr immer die Generation der Ja-Sager. Weil sie alles hingenommen haben. Wenn wir uns aufgeregt haben, haben sie gesagt, man halt den Mund. Wir haben hier Geld verdient, wir leben hier, uns geht es besser als in der Heimat. Reg dich nicht auf. Unsere Eltern haben immer Ja gesagt hier. Und immer Entschuldigung. Und meine Eltern sind hier, die haben hier gelebt und haben sich immer geneigt, gebeugt. Ja, okay, wir machen das. Wir sind hier Gäste, wir müssen das machen. Und im Endeffekt werden sie dann zum Schluss in den Arsch getreten. Ja, auf gut Deutsch gesagt. Signore Rossi ist Rapper und Bandkollege von Kutlujuş Seven. Nach vielen Jahren als Hilfskoch und Mitglied im Betriebsrat seines Unternehmens hat er mit Ende 30 seinen Meister gemacht und arbeitet jetzt als Chefkoch in einer Betriebskantine. Kleines Beispiel, mein Vater geht in die Bank, kann nicht so gut Deutsch, dann wird er abgewimmelt, weil das denen zu anstrengend ist, denen zu erklären, wie füllt man eine Überweisung aus. Der Mann ist 73. Ja, er hätte Deutsch lernen können. Ja, es waren aber andere Zeiten. Ne? So. Und dann wird er abgewimmelt. Ja, klar, so. Und mein Vater kommt nach Hause und dann darf ich das zweite Mal mit ihm dahin. Und dann muss ich die Frau erstmal zur Sau machen, die hinter der Theke steht. Und dazu erstmal begreift, dass ich ihren Job bezahle. Und dass sie auch dementsprechend meinem Vater zu helfen hat. Nur mit Kanakatak ist mir dann aufgefallen, was für ein Typ eigentlich mein Vater und meine Mutter waren. Meine Mutter hat auch bei Ronson, meiner Feuerzeugfirma, auch mitgestreikt. Mein Vater hat gestreikt. Das wusste man als Kind natürlich nicht. Und ich kann Ihnen viele Geschichten erzählen. Es gibt wirklich viele Beamte, sehr radikal sind. Die behandeln dich ohne Ende, ohne Rassismus, mit Rassismus. Irgendwann mal drehst du durch und gehst du mit Gewalt hin. Dann heißt es, eine Türke hat Scheiße gebaut. Aber warum? Warum ist er durchgedreht worden? Warum hat er das gemacht? Fragt keiner. Und deswegen muss die deutsche Regierung solche Leute auch aus dem also diese Situation wegnehmen. Jetzt deinen Text wieder vergessen. Mach mal ein Beat irgendwie mit Stift. Tu mal, ich hab schon was im Kopf. Tu mal irgendwas zum Runterlegen. An der Hauptschule Rendsburger Platz in Köln-Mülheim hat Kutlu Yurtseven über mehrere Wochen mit einer Gruppe von Schülern und Schülerinnen in einem Rap-Workshop zusammengearbeitet. Ich schwör, immer lässt egal, was mal war. Schon früh stand die Welt für mich anders da. Ich gab mir die Schuld für diesen Ereignis, doch kannte niemand mein dunkles Geheimnis. Ich lernte schnell zu leiden, lernte schnell zu hassen, schloss mich mit einem Messer ein, doch ich konnte es nicht machen. Und noch heute tut mir etwas weh, meine Vergangenheit, die alleine steht. Keiner weiß noch heute, wie es mir geht. Keiner weiß, wie Hass immer weht. Aber ihr beiden müsstet was anderes schreiben, weil das passt nicht zu dir. Macht zusammen einen anderen Song. Überlegt euch, worüber ihr was schreiben wollt. Menschen wollen gehört werden. Und das ist seine, die Musik ist in dem Augenblick seine Art, seine Probleme zu bewältigen. Und da ist es egal, ob der Kutlu der Kritische ist oder der Politische oder der Korrekte oder Gangster-Rapper. In dem Augenblick hat er einen Plan für sein Lied, was er erzählen möchte. Und er guckt nur, kann ich dem da vorne vertrauen? Ja oder nicht? Und nicht, wer steht da gerade? Also ich bin dann total ausgeblendet in meiner Person. Und das ist auch gut so. Ist ja auch ein großer Vertrauensvorschuss, ne, wenn das einer rappt. Beim Opferfest in Türkei küsst ein Türke die Hand. Sag ihm den Türke. Nein, du hast doch recht, aber du musst dich Türke sagen. Wenn du sagst, in der Türkei zum Opferfest küsst man die Hand. Zum Opferfest küsst man die Hand. In Türkei zum Opferfest. Aber das passt ja nicht auf den Tag. Du musst gucken. In Türkei zum Opferfest küsst man die Hand. Türkei zum Opferfest küsst man die Hand. Zum Opferfest in Türkei küsst man die Hand. Küsst man die Hand. Ja. Bei uns auf der Straße küsst jeder Zweite die Wand. Wie bedeutet man die Wand küssen? Ja, aber meinst du Junge? Ja, genau. Mann, mit Kopf. Es geht im Endeffekt um die Kids. Ja, egal aus welchem Motiv du eingeladen wirst, im Endeffekt geht es um die Jugendlichen, mit denen du was machen willst. Und wo du weißt, dass die Probleme haben und Kreativität nicht gerade groß geschrieben wird in so einer total abgesteckten und stupiden Gesellschaft gerade. Also wenn ich jetzt sehe, es ist ja nicht nur das Problem der Hauptschüler oder der Realschüler. Wenn ich das G8 sehe, wenn ich das Studium jetzt sehe, dann denke ich mir, oh, wir erziehen wieder Roboter. Jeder in seinem Lager. Rap mal deine 6 Strophen, die du bis jetzt hast. Frag mich nicht warum, doch mein Leben war zu hart. Deine Welt ist kunterbunt, meine ist nun komplett schwarz. Ja. Ich hab gechillt mit Leuten aus dem fremden Land. Lederjacke, Goldkette, Messer in der rechten Hand. Asozial und schlagbereit, so sind jetzt die meisten drauf. Red nicht über Liebe, auf die Liebe scheiß ich komplett drauf. In Türkei, zum Opferfest geil. Küsst man die Hand. Bei uns in der Straße küsst jeder zwei. Lass mir was anderes mit Hand einküssen. Ihr beide macht die erste Hand. Strophe. Okay. Ihr beide, das meine ich. Du machst keinen Einsatz, genau. Okay. Er macht noch 2 Zeilen und du brauchst noch 6 Zeilen. Okay. Wir haben hier studiert, jeder macht seinen Job, jeder ist erfolgreich, ob Künstler oder Lehrer oder Arzt. Und trotzdem sind wir noch am gleichen Punkt wie unsere Eltern, die gearbeitet haben, nämlich immer noch fremd. Und dieses Gefühl, weil man fremd ist, benachteiligt zu werden, und ich sage bewusst das Gefühl, weil es gibt Punkte, Tage, wo es wirklich so ist. Aber manchmal bildet man sich das auch sehr gerne ein, weil es die eigenen Fehler einfach dann auch überschattet und übertüncht. Da stehen wir vor dem gleichen Punkt. Ja, es ist immer noch so, dass wenn ein türkischer Arzt, ein Chefarzt irgendwo hingeht, dann fragen sie immer noch, ein türkischer Name also, wie wird denn das geschrieben? Oder, sie können aber gut Deutsch, das wird immer noch gesagt. Oder die Frage an einen, der studiert hat in Köln oder seit 20 Jahren arbeitet, man muss ja nicht unbedingt studieren. Und, gehen ihre Kinder hier zur Schule? Nee, natürlich nicht. Wir haben unsere eigenen Schulen. Hast du mit mir geredet? Ja, Fatih. Okay. Ja. Man hat keine Ruhe, jeder Zweite wird Kess. Geh mal spazieren, ohne was zu riskieren. Egal wo du bist, egal was du machst, immer muss was passieren. Es ist ihr Revier und sie müssen es markieren. Sie fühlen sich groß und das musst du kapieren. Ist gut? Ja, aber dann stellen wir uns mal draußen. Stimmt. Tschüss, du nicht? Weißt du, das staut sich auf, das ist genauso wie in Amerika auch. Die Gangs haben sich ja nach der Black Panther Bewegung gegründet, weil sie gesagt haben, okay, ihr habt versucht mit Bildung, Schule, Krankenhäuser. Wir haben gesehen, was passiert ist. Und jetzt holen wir auf unsere Art und Weise das Recht. Ihr wart nicht erfolgreich und so ist es auch hier. Musiker und Rapper, Förderlehrer und Koordinator für die Ganztagsbetreuung an einer Schule, Schauspieler und politischer Aktivist, Vater, Ehemann und Freund, Vorbild, Ansprechpartner und Fürsprecher für die Jugendlichen, aber auch für die Älteren, die Generation seiner Eltern, die mit Träumen und großen Hoffnungen nach Deutschland gekommen waren. Kudlow ist extrem reflektiert, argumentativ und hat ja so einen ganz guten Weg gefunden mit einer bestimmten Verwurzelung in seiner Herkunft oder Geschichte und in einem absoluten Zuhause sein heute und in der bundesdeutschen Realität umzugehen. Das ist mein Job, weißt du? Ich darf nur Mobiliar tragen. Ich habe gelogen, ich bin hier. Ich arbeite gar nicht als pädagogische Fachkraft oder Hilfskraft. Oder Nullkraft, weiß ich gar nicht. Wenn ich sage, ich bin Lehrkraft an einer Schule oder pädagogische Fachkraft, dann lachen manche. Dann sage ich, ja, hätte ich gesagt, ich arbeite bei Ford, hätte keiner gelacht. Und dann sind erstmal alle ruhig, meine ich, komm, ist das Spaß, alles gut. Und damit kriegst du sie. Das ist eben so, man, egal wie, in welchen Kreisen man sich bewegt, man hat schon die Schubladen, wo man Leute hinsteckt, auch im positiven Sinne. Kudlow Yurtseven ist in vielen Szenen unterwegs, findet Anschluss und bekommt schnell Anerkennung für das, was er einzubringen hat. Und trotzdem bleibt oft das Gefühl, nicht wirklich dazuzugehören, kein gleichwertiges Mitglied der jeweiligen Gruppe zu sein. Es macht echt wütend. Also es macht aggressiv, wobei ich ja immer sage, auch in meinen Workshops, Aggressivität ist kein Problem, es ist sogar gut. Es ist ein Motor, dass du dich weiter bewegst und was ändern willst. Wenn es in Gewalt umschlägt, dann wird es falsch. Und deswegen finde ich immer aggressive Menschen auch sehr produktive und sehr konstruktive Menschen eigentlich. Ich weiß, wir haben auch schlechte Leute. Aber können Sie doch nicht alle Leute zusammenmischen? Und deswegen sage ich, ich habe eine Mission, wo ich immer schreien werde, es gibt viele gute Leute als schlechte. Und deswegen, diese guten Leute müssen zusammenstehen. Egal, woher sie kommen. Manchmal fühlst du dich echt unwohl, weil du dann manchmal auf dem Servierteller stehst und die Leute trauen es dir auch nicht zu. Spiel einfach, ich weiß nicht, was ich das erst rübergezogen habe. Mach mal Heimat bitte, ja? Finde ich gut, passt hierhin gerade. Also für die, die es wissen wollen, mein Name ist Kudlow, ich bin auch Teil der Initiative und von Microphone Mafia. Ich bin ein Egoman, ich denke, jeder kennt mich schon. Bitte. Heimat. Dankeschön. Gepackte Koffer, so der Titel meiner Kindheit, durch den Traum meines Vaters nach getaner Gastarbeit in die Heimat an den Bosporus zurückzukehren. Doch sollte das Schicksal uns die Rückkehr verwehren, der Traum blieb ein Traum. Er musste letztlich anerkennen, dass wir Köln schon längst unser Zuhause nennen, dass das Zentrum unseres Lebens in der Domstadt liegt und dass es für uns alle kein Zurück mehr gibt. Packen die Koffer aus, es dauerte 19 Jahre lang, mir ist das Leben zwischen den Kulturen im vollen Umfang. Die Türkei meine Heimat, die Stadt am Rhein mein Zuhause. Ein allein geht nicht, weil ich sie beide brauche. Ein allein geht nicht. In unserer Welt sind wir alle Immigranten. Die ganzen Grenzen machen Menschen krank. Kämpf wie ein Leben ohne Schranken. Heimat ist ein Gefühl und kein Land. In unserer Welt sind wir alle Immigranten. Die ganzen Grenzen machen Menschen krank. Kämpf wie ein Leben ohne Schranken. Heimat ist ein Gefühl und kein Land. Zwischen Hochkultur und Problembezirk. Szenensprünge mit dem türkischen Rapper Kudlow Yurtseven. Eine Sendung von Almut Schnering und Sascha Verlon. Mit Kudlow Yurtseven und Signore Rossi von der Kölner Hip-Hop-Gruppe Microphone Mafia. Mit Esther Bejarano aus Hamburg. Thomas Laue, Dramaturg am Schauspiel Köln. Ismet Büyük von der IG Kolbstraße. Und Peter Bach von der Initiative Kolbstraße ist überall. Mit Bekir Şentürk und der Schauspielerin Ayfer Şentürk Demir aus Köln. Sprecherin Demet Fay. Regie und Technik, die Wort- und Klangküche. Redaktion, Tina Klopp. Produktion, Deutschlandfunk 2014. In unserer Welt sind wir alle Immigranten. Die ganzen Grenzen machen Menschen krank. Kämpf für ein Leben ohne Schranken. Heimat ist ein Gefühl und kein Land. In unserer Welt sind wir alle Immigranten. Die ganzen Grenzen machen Menschen krank. Kämpf für ein